So gibt es den Krieg. Das Haus Habsburg nimmt den hingeworfenen Federhandschuh auf. Die Mährer treten auf die Seite des Kaisers, während die Schlesier dem Direktorium Unterstützung gewähren. Die Tschechen nehmen den Söldnerführer Graf Peter Ernst von Mansfeld, der damals 38 Jahre alt ist, in Sold. Mansfeld wird einer der markantesten Namen des Dreißigjährigen Krieges, ein rechter Vertreter des diesem entsetzlichen Wüten eigenartigen Führertums, ein Kind der Fortuna, der sich aus Blut und Grauen einen Herrscherthron oder ein Reichslehen herausholen will. Unehelicher Sohn eines ehemaligen Statthalters der spanischen Niederlande, sucht er den Makel seiner Geburt durch die Erhöhung seines Ranges zu beseitigen. Seit seinem 14. Lebensjahre in Waffendiensten war er ursprünglich Katholik, wird dann Calviner, um dem Kurfürsten von der Pfalz zu gefallen. Seine Hilfe ist recht zweifelhafter Art. Er nistet sich richtig in Pilsen ein, dass er wie seine Hauptstadt hütet. Die Böhmen aber unter Graf Dorn gehen über die österreichische Grenze, gerade als am 20. März 1619 der Kaiser Matthias stirbt. Wer ist dieser Ferdinand, dem nun die böhmischen Länder, die Erblande und das Königreich Ungarn gehören, der sich eben anschickt zum Kaiser gewählt, in die unerbittliche Auseinandersetzung der beiden Bekenntnisse als Rufer im Streit einzugreifen? Ein streng katholisches Elternpaar. Erzherzog Karl von Innerösterreich und die bayerische Prinzessin Maria hat ihm religiöse Unduldsamkeit anerzogen. Sein Vater, der 1578 auf dem Brucker Landtag den Ständen Innerösterreich Gewissensfreiheit zusichern musste, setzt 1585 die Jesuiten als Lehrer auf der Grazer Universität ein und verbietet zwei Jahre später den Besuch auswärtiger Hochschulen. Doch können die innerösterreichischen Länder jetzt und auch während der Regentschaft, die nach seinem Tode für den noch unmündigen Ferdinand herrscht, ihre Stellung behaupten? Anders wird es, als 1596 Ferdinand, erst 18 Jahre alt, auf der Jesuitenuniversität zu Ingolstadt vollends zum religiösen Fanatiker geworden, die Regierung übernimmt. Er gibt die Versicherung der Glaubensfreiheit nicht und beginnt den Protestantismus in seinen Ländern abzuwürgen. Aus Graz und den landesfürstlichen Städten der Steiermark werden am 13. September 1598 alle evangelischen Prediger verjagt, im Oktober auch aus Laibach. Aus Graz wird auch der berühmte Astronom Johannes Kepler als evangelischer Lehrer ausgewiesen. Glaubenskommissionen gehen um und richten den katholischen Gottesdienst ein. Das evangelische Kirchen- und Schulministerium ist für Steiermark und Krain schon 1598, für Kärnten 1599 aufgehoben worden. In den Stadtrat und in die Innungen dürfen nur noch durch Glaubensprüfungen geeichte Katholiken aufgenommen werden. Die Zusammensetzung der Stände wird in katholischem Sinne geändert. Die Bürger, die beim evangelischen Glauben verharren, müssen auswandern und ihre Güter schlecht verkaufen. Nur der Adel hat noch das beschränkte Recht der Religionsfreiheit. Bald wird Ferdinand die neue Lehre in allen seinen Ländern unterdrücken. Er wird diese zugleich gegenüber dem evangelischen Norden Deutschlands abgesperrt halten und so jene verhängnisvolle Entfremdung Österreichs von Norddeutschland herbeiführen, die das herrliche Alpenland für lange Zeit bis tief in das 18. Jahrhundert von einer lebendigen Teilnahme am deutschen Geistesleben ausgeschlossen hat. Das deutsche Österreich hat kaum je einen größeren Feind besessen als diesen unseligen Ferdinand, der aus eigener Geistesenge heraus seinem ganzen Lande für Jahrhunderte den Weg zum Licht versperrt hat. In den Angelegenheiten seiner Staaten lau und beeinflussbar, ein Verschwender in der Finanzgebarung, kein tüchtiger Monarch und Landesvater wie etwa Maximilian von Bayern, bei dem diese Seite seines Lebens mit dem finsteren Fanatismus versöhnt, ist er in den religiösen Fragen unbeugsam starr und seit 1624 ganz in der Hand seines jesuitischen Beichtvaters Wilhelm Lämmermann, La Moire Manie. Dieser finstere Ferdinand soll jetzt auch die Kaiserkrone erhalten, obwohl sich die evangelischen Kurfürsten sagen müssten, dass die Wahl eines solchen Mannes nur gleichbedeutend sein kann mit der größten Gefährdung des lutherischen Bekenntnisses und der Erweiterung des ausgebrochenen Krieges. Aber der Sachse, durch seinen Hofprediger Huet von Hönneck nur noch schärfer gegen den Calvinismus aufgehetzt und misstrauisch gegen den Pfälzer und den Brandenburger, kürzlich mit dem Pfälzer zerfallen und auf die Gunst der Habsburger spekulierend, willigen in die Wahl Ferdinands, obwohl eine böhmische Gesandtschaft gegen diesen, der eben vom böhmischen Generallandtag abgesetzt wurde, das Kurrecht der Böhmen geltend machen will. Schließlich stimmt sogar der Pfälzer, alleingelassen für die Wahl des Mannes, durch den der Pfalz unendliches Leid zuteil werden sollte. So profan es klingt, man muss hier an die allergrößten Kälber denken, die sich selber ihren Metzger wählen. Einstimmig kann Ferdinand, der Unterdrücker der Protestanten Innerösterreichs und Zögling der Jesuiten, am 28. August 1619 ohne Wahlkapitulation zum Kaiser gewählt werden. Die böhmischen Stände haben Ferdinand abgesetzt und am 26. August Friedrich V. von der Pfalz zum König gewählt, nachdem sie Böhmen zum Wahlreich erklärt hatten. Anders als der Kursachse, der abgelehnt hatte, nimmt der Pfälzer die verhängnisvolle Krone an. Inzwischen hat sich auch Mähren dem Aufstande angeschlossen und Thurn war im Juni bis Wien vorgedrungen, wo eben die evangelischen Stände Ferdinand zu Zugeständnissen zwingen wollten. Aber er und die österreichischen Lutheraner haben damals die Gunst der Stunde und damit die Zukunft der ständischen Macht sowohl wie des österreichischen Protestantismus versäumt. Der Böhme zieht wieder ab und als sich die niederösterreichischen Stände später wieder erheben und in Horn ein Direktorium errichten, hat der Kaiser nach Unterwerfung unter die Führung Maximilians die Hilfe der Liga erlangt, die im Winter von 1619 auf 1620 zu rüsten beginnt. Maximilian hat sich dafür eine Entschädigung aus dem Besitz der Besiegten oder ein habsburgisches Erbland ausbedungen. Eine neue Gelegenheit versäumen die Böhmen, als sie, wieder bis Wien vorgedrungen, die Vereinigung mit dem siebenbürgischen Fürsten Bethlen Gabor, der Pressburg erobert hat, unterlassen. Sie müssen wieder zurück und der unzuverlässige Bethlen schließt einen Waffenstillstand. Die Aufständischen haben ihrem Gegner Zeit gelassen, das geschichtliche Recht des Tüchtigeren für sich geltend zu machen. Papst und Spanien steuern reichliche Gelder, ein spanisches Heer rückt zur Züchtigung des Kurfürsten von der Pfalz in das blühende Land ein. Kursachsen aber wird durch die kaiserliche Diplomatie gegen Zusage des Pfandbesitzes der Lausitzen zu einem Bündnis mit der Gegenreformation gebracht. Es begnügt sich mit mündlichen Versprechungen des Kaisers auf Duldung der böhmischen Protestanten, ebenso mit dem mündlichen Versprechen der Liga, dass die evangelischen Administratoren nicht mit Gewalt aus ihren Bistümern vertrieben werden sollen. Die Union wieder duldet im Vertrag von Ulm am 5. Juli 1620 den Abmarsch der ligistischen Truppen Maximilians, die ihr bei Ulm gegenüberlagen. So sind die Protestanten noch vor Beginn des Feldzuges geschlagen. Das Heer der Liga rückt in Oberösterreich ein, wo sich die Stände fügen müssen. Es vereinigt sich mit den Truppen, die der kaiserliche General Bourcois befehligt, und beginnt den Einmarsch in Böhmen, während sich Mansfeld in Pilsen untätig hält und der Kurfürst Friedrich V. völlig versagt.